wenn das so ein Disneyland wäre, wie den Film Fatherland oder so, oder sowas, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, was auch verfilmt worden, so ein Klassiker, wie es gewesen wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten und wie es dann heute aussehe in Europa und so weiter. Also dann wäre das sowas, ne? Also wenn der Faschismus sich voll durchgesetzt hätte, dann wäre es so eine Karikatur, auch irgendeine Brave New World oder so ein Orwell-Ding oder so. Aber das geht gar nicht. Der konnte nur seine 13 Jahre diese ungeheure barbarische Eruption eines blitzkriegsmäßigen Hineinwerfens in die Waagschale der internationalen kapitalistischen Konkurrenz des deutschen Kapitals und seines Apparates, hochzivilisierten, hochmodernisierten Apparates bringen. Weil es so eine ganz äußerste Anstrengung, so eine äußerste vorübergehende Anstrengung war und die Durchsetzung dieser Rassevorstellung durch die Shoah und so weiter. Also jetzt vernichten wir wenigstens alle Juden, die wir kriegen können, wenn wir den Krieg schon jetzt verlieren und so. Dann haben wir wenigstens den Krieg gewonnen und so. Das sind alles so Ausdrücke, deswegen gerade die Shoah selbst, die einen hochmodernen industriellen Vernichtungsapparat am Werk zeigt, wo die ganzen Produktivkräfte im Grunde unterm Strich reine Destruktivkraft entfalten. All das zeigt, dass das eine kurzatmige Anstrengung von vornherein auch nur sein konnte, die sich aber nicht ganz durchsetzen konnte. Es war schlimm genug, diese Durchsetzungsanstrengung, dieser Gewaltakt, diese Barbarei, aber sie war nur in dieser Barbarei, konnte sich nur so entfalten, explosiv, weil sie so hoch zivilisiert in dem Sinne, wie wir es umrissen haben, so hoch modernisiert, bürgerlich war. Und es war eine sonst würden wir ja sagen, das ist überhaupt nicht zivilisiert, dann würden wir ja sagen, es war gar kein bürgerliches System. Das würde keiner von uns hier im Raum, glaube ich, behaupten. Sondern es war ja gerade die Rettung, die Durchsetzung des bürgerlichen Systems in seiner ganzen Modernität und als Konkurrenz um die Modernität. Wer ist die modernere, das heißt die schlagkräftigere, funktionablere, gerade in der Reformierung der Arbeitskraft, der wahre Arbeitskraft, die funktionsfähigere, moderne kapitalistische Zivilisation in dem Sinne. Wir dürfen Zivilisation nicht in diesem verklärten Sinne auffassen und wir dürfen es auch immer nur als eine Tendenz an der Durchsetzung der bürgerlichen Rechtsverhältnisse mit Gewalt immer auch und wahren Vergesellschaftungen begreifen. Ich denke, damit klärt sich das. Es ist nur eine Tendenz und es ist, na gut, der zweite Teil, den du gesagt hast, habe ich vergessen. Das glaube ich auch damit. Aber ich weiß nicht, wir haben jetzt ein bisschen so eine Art, also einmal den Begriff der Apperzeption geklärt und dann irgendwie so ein bisschen so eine Art Faschismusdiskussion geführt. Aber eigentlich geht es hier um zweierlei Verständnis von Klassenbewusstsein und um ein antiökonomistisches Verständnis von Klassenbewusstsein. Und also, um nochmal zu rechtfertigen, warum ich sozusagen diese Passage ausgewählt habe, also ich fand, hier kam ganz gut heraus, wurde ganz gut begründet, was sozusagen die Mängel einer ökonomistischen Reduktion von Klassenbewusstseinsbegriff sind und die Notwendigkeit einer Erweiterung auf die Sphäre von Reproduktion, Konsumtion, individuellen Bedürfnissen und so weiter. Und also das ist, glaube ich, hier von Kral, also natürlich irgendwie im Hauptstrom der Neuen Linken, nochmal ganz gut zusammengefasst und herausgearbeitet worden, dass Konstitution von Klassenbewusstsein heute sozusagen auch nochmal anschließend an das, was du vorhin sozusagen an die neue Konstituierung von Subjektivität im Arbeitsprozess und in der Freizeit und so weiter gemeint hast, ne, worum sozusagen Klassenbewusstsein, die Entfaltung von Klassenbewusstsein heute weniger denn je herumkommt. Und, nicht verkehrt finde ich auch, dass also hier Kral nochmal erinnert an die Leistung von Reich, praktisch herausgearbeitet zu haben, wie diese ökonomistische Verkürzung des Begriffs von Klassenbewusstsein sich nämlich an den angeblich klassenbewussten Proletariern selbst rächt, sozusagen, und dass eine proletarische Organisation sozusagen sich dieser Sphäre bewusst werden muss, um handlungsfähig zu werden. Ja, das ist eben bei der Kommentare natürlich die vollständige Unterbestimmung gewesen. Sie haben das ja bis heute noch nicht begriffen, dass die, wenn sie schon Avantgarde sein wollen, vollständig versagt haben. in der faschistischen Phase, selbst dass Trotzki locker diese ganze Theorie und Praxis eben in die Tasche stecken konnte. Und die haben das ja bis heute nicht begriffen, dieses Versagen eben, dass die Shoah eben das Versagen dieser Avantgarde ist, wenn sie Avantgarde sein will, des Proletariats.